Hören Teil 1. Sie hören einen Podcast über neue Bücher. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe, zu welchem Buch die Aussage passt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 6. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu der heutigen Ausgabe meines Podcasts Lesezeit. Ich stelle wieder drei absolut lesenswerte Neuerscheinungen vor. Meine erste Empfehlung ist der Roman Polarsturm von Frieda Strohmeier. Der erste Satz, unser Herz schlägt nicht mehr, zieht die Leserinnen und Leser gleich mitten ins Geschehen. Erzählt wird von einer wissenschaftlichen Expedition und zugleich von Freundschaft und Konkurrenz. Handlungsort ist das Camp eines Polarforschungsteams in der Antarktis. Ein unglaublich spannender Ort. Obwohl er für Menschen kaum dauerhaft bewohnbar ist, haben sich viele Tierarten an die rauen Bedingungen angepasst. Hier ist die Protagonistin, Wiebke, Expeditionsleiterin. Mit ihrem Team untersucht sie Wetterverhältnisse und Atmosphäre vergangener Jahrhunderte, um so Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen. Gleichzeitig kommt es im Team immer mehr zu Spannungen. Die Protagonistin steht vor einer schwierigen Entscheidung über Recht und Unrecht. Strohmeier ist ein spannendes Werk gelungen, für das sie fundiert naturwissenschaftliche und ökologische Fakten recherchiert hat und diese verständlich vermittelt. Ein berührender und informativer Roman. Die zweite Neuerscheinung ist ein Sachbuch, Faszination Meer. Es vermittelt eine umfassende Weltgeschichte der Meere und Hafenstädte. Der Historiker Christoph Stump führt die Geschichte, in der der Mensch auf den Weltmeeren unterwegs ist, von den Anfängen bis heute aus. Stump schildert dabei zwei Seiten. Auf der einen Seite geht es um die Menschen und ihre Arbeit auf den Schiffen und in den Häfen, auf der anderen Seite um die Waren und ihren Handel. Darüber hinaus wird dargestellt, wie sich die Herrschaft über die Seewege in den letzten Jahrhunderten gewandelt hat. Stump illustriert mit Fallbeispielen aus der Geschichte, wie das Meer die wirtschaftliche, politische und kulturelle Situation Europas beeinflusst hat. Der Autor geht auch auf Gefahren und Herausforderungen der Schifffahrt ein und vermittelt außer historischem Wissen auch ethische Botschaften sowie ein Plädoyer für mehr Nachhaltigkeit. Das Buch ist anschaulich, konkret und spannend zu lesen. Dritter und letzter Titel ist ebenfalls ein Sachbuch: Die Natur und das Meer von Nivin Elgani, Professorin für Ozeanforschung. Ein zentraler Aspekt ihres Buches ist die Rolle der Meere für die Menschen und umgekehrt. Die Autorin beschäftigt sich mit der sinkenden Wasserqualität und den Veränderungen maritimer Lebensformen, für die der Mensch mitverantwortlich ist. Sie schreibt von der Tier- und Pflanzenwelt und macht aufbauend auf empirischen Beobachtungen dazu auf bevorstehende Gefahren aufmerksam. Daraus leitet sie Zukunftsszenarien ab. Das Buch eignet sich für alle, die das Meer wertschätzen und besser verstehen wollen. Es ist sehr aktuell und öffnet den Leserinnen und Lesern die Augen für die Herausforderungen unserer Zivilisation. Das war es für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis nächste Woche. Ende Teil 1.